nicht aus. Sie sind so alt, sie haben viele Narben. Sie haben dich gesehen und du warst noch ein Kind. Jedes Kind ein Witz, eine Geschichte und es sind Millionen. Sie wissen mehr als dein Computer. So viele Jahre zeichneten sie, doch sie beschweren sich nicht. Eines Tages sehen sie ineinander.